Lies jetzt die Aufgabe 3. Aufgabe 3. Immer muss ich machen, was mein Bruder Paul und meine Eltern sagen, nur weil ich jünger bin. Gestern hat mir meine Mutter gesagt, dass ich den Müll rausbringen soll. Oder mein Vater sagt mir immer, dass ich im Haushalt helfen soll. Und natürlich darf nur Paul bestimmen, welchen Film wir uns anschauen. Und deshalb gibt es oft Streit mit ihm. Du hörst die Aufgabe noch einmal. Immer muss ich machen, was mein Bruder Paul und meine Eltern sagen, nur weil ich jünger bin. Gestern hat mir meine Mutter gesagt, dass ich den Müll rausbringen soll. Oder mein Vater sagt mir immer, dass ich im Haushalt helfen soll. Und natürlich darf nur Paul bestimmen, welchen Film wir uns anschauen. Und deshalb gibt es oft Streit mit ihm.